Das neue Kind. Über die Auswirkung von Computern, Konsum und Regellosigkeit. Ein Vortrag von Astrid von Friesen. Über die vielen gesunden, leistungsstarken, fröhlichen und neugierig spielenden und lernenden Kinder brauchen wir nicht zu reden. Denen geht es gut und ihre Eltern und Lehrer sind sich hoffentlich der Tatsache bewusst, dass dies erstens ein Geschenk des Himmels und zweitens das stolze Ergebnis ihrer eigenen intensiven Bemühungen ist. Reden müssen wir vielmehr immer wieder über die kranken, die mediengeschädigten und konsumverwahrlosten Kinder. Die neuesten Ergebnisse des Erziehungswissenschaftlers Klaus Hurlmann aus Bielefeld macht die Situation mal wieder drastisch deutlich. 20% der Schulkinder sind krank, sie sind übergewichtig, leiden an Asthma oder Neurodermitis, an Bewegungsstörungen, Rückenschmerzen, Hyperaktivität, Aggressivität oder Depressivität. Also jedes fünfte Kind. All diese Zahlen weisen keineswegs auf das richtige Leben hin, sondern auf eines, welches zu wenig von dem enthält, was Kinder, die außerdem ziemlich konservative Wesen sind, tatsächlich brauchen. Gesunde Ernährung und kein Fastfood, genügend Schlaf und nicht ein Fernseher im eigenen Kinderzimmer, wie das zu 35% schon der Fall ist, auch bei Grundschulkindern. Ausreichend Bewegung und keineswegs Zappeln und Zappen, Sinneserfahrung aus erster Hand und nicht das Leben aus der Konserve. Die körperlichen Schäden sind das eine Ende, das Sichtbare. Die seelischen Veränderungen durch den Vatermangel, verwirrende Familienverhältnisse und zu viel Medienkonsum sind ebenfalls gravierend und werden erst allmählich wirklich wahrgenommen und beschrieben. So von dem Kinderpsychotherapeuten Wolfgang Bergmann in seinem Buch Abschied vom Gewissen, die Seele in der digitalen Welt. Das ist 2000 rausgekommen. Ich kann es sehr empfehlen, aber es ist wirklich zum Gruseln. Ich möchte ihn zitieren, weil er zwar über den Medienkonsum schreibt, doch sich diese Beschreibungen auf die meisten exzessiven Konsumaspekte ziehen lassen. Zitat von Wolfgang Bergmann. Computerwelten sind auf eigentümliche Weise der Zeit enthoben und von den Bindungen und Beengungen des Raumes befreit. Sie malen fantastische Welten auf den Monitor, dringen in die Tiefen des Mikrokosmos, befreien sich mit einem Schlag aus ihnen und fliegen hoch hinaus, erzeugen magische Bildbewegungen von jener Grenzenlosigkeit, die wir im Universum vermuten. Zitat Ende. Kinder erfahren am Computer Folgendes: Grenzenlosigkeit, Zeitlosigkeit, Raumlosigkeit, unermessliche, auch unmenschliche Geschwindigkeit, Sprunghaftigkeit und Unvorhersehbarkeit. Durch das E-Mailen bilden sich Vertrautheiten ohne Scham, Hemmungen, natürliche Distanzen, die sich bei realen Menschen im Supermarkt oder in einer Schulklasse sehr wohl einstellen. Es entsteht ein Paradoxon: Tiefe, die keine Nähe hat. Oder auch andersherum: Nähe, die keine Tiefe beinhaltet und auch keine Verlässlichkeit sowie keine Frustrationstoleranz fördert. Man klickt sich einfach weg. Wolfgang Bergmann setzt das Bild des Fliegens in Korrelation zu diesem Zustand. Es ist das Grundbild des narzisstischen Charakters und beschreibt zunächst die normale, frühe Mutter-Kind-Symbiose, diese Zeit der ozeanischen Gefühle ohne Raum- und Zeitbegrenzungen vor der Entstehung eines abgegrenzten Ichs. Dieses Vollkommenheitsverlangen, diese tiefste Sehnsucht schlummert in uns allen immer weiter und wird befriedigt, entweder im Rausch oder in der Sexualität, im Natur- oder Musikerleben. Doch Kinder erfahren diese Omnipotenz- und Grandiositätsmomente nunmehr auch in der Medienwelt und das täglich, stündlich. Die Kinder bleiben dann in einer infantilen, grandiosen Vollkommenheitsträumerei stecken, ohne Bodenhaftung und mit nach innen gekehrtem Blick. Das Ich und das Über-Ich fallen damit auseinander und die Ansprüche des Gewissens haben wenig bis gar nichts mehr mit diesen Scheinwelten zu tun. Da jedoch die normale Welt diesem Ideal nicht entspricht, kann solch ein Kind, welches den Frust nicht gelernt hat auszuhalten, sondern mit einer Nuckelflasche immer sofort ruhig gestellt wurde, in unkontrollierbare Wutanfälle ausbrechen. Wut, die wie aus dem Nichts entsteht, jedoch aus tiefsten Tiefen hochzusteigen scheint. Also wirklich Wut über die Fliege an der Wand. Die französische Analytikerin Christine Olivier spricht in ihrem neuesten Buch »Das innere Monster zähmen« von der oralen Wut, also der ersten Wutform aus der Säuglingszeit noch. Sie stammt aus der vorsprachlichen Zeit unserer Entwicklung und hat zum Ziel, die höchst schmerzende innere Leere aufzufüllen. Sie entsteht, wenn kleine Kinder entweder zu vernachlässigt oder zu verwöhnt werden, sodass sie kein normales, gesundes Maß an Frustrationstoleranz entwickeln können. So nach dem Motto, Süßes in den Mund, Kopfhörer auf die Ohren, die Flimmerkiste vor den Augen und das Kind ist ruhig gestellt, momentan beruhigt, doch weder innerlich getröstet noch emotional aufgefangen, das heißt seelisch nicht gesättigt. Und wahrscheinlich kennen Sie das Buch, das ist bestimmt jetzt schon 10 Jahre alt, Der kleine Tyrann von Irina Prekop. Das ist ja so einer der klassischen Bestseller geworden. Da beschreibt sie einfach die Grenzenlosigkeit auch gerade der Säuglinge. Also wenn Eltern sofort hinstürzen, wenn ein Kind sozusagen nur Piep macht und sich noch gar nicht entschieden hat, ob es sich selbst trösten möchte oder ob es anfängt zu weinen und zu schreien, also Trost sucht. Und diese Verwöhnung im Hinstürzen, auch zum Beispiel nachts, dass ja ganz viele Kinder, bis sie 2, 3 Jahre alt sind, mit der Mutter im Ehebett schlafen und der Vater darf im Kinderzimmer schlafen, hat, so nach Irina Prekop, diese fatalen Auswirkungen, dass Frustrationstoleranz einfach nicht gelernt wird. Und diese grenzenlose, diese entgrenzte Wut, dieses Nicht-Zivilisiert-Sein ist der Boden für Gewalttätigkeit, aber auch für Fremdenhass. Es ist psychodynamisch ausgedruckt die Wut, die den eigenen Eltern gilt, aber nicht ausreichend durch die Eltern begrenzt wurde und nun auf andere, auf das Fremde verschoben wird. Denn bei 1,6% Ausländern in den neuen Bundesländern ist das Gerede von, die nehmen uns die Arbeit weg, wir werden überfremdet, geradezu lächerlich und so absurd, dass dies wiederum ein Beleg dafür ist, dass es um innere Konflikte geht und keineswegs um die Realität. Ein weiteres Moment für Aggressionen ist die Sinnlehre. Wenn die Eltern keinen anderen Sinn im Leben gefunden haben, als fernzusehen, zu konsumieren und zu allem Ja und Amen zu sagen, entsteht Sinnlehre, die von den Erwachsenen vielfach mit Essen und Trinken betäubt, aber von den Jugendlichen auch aggressiv verarbeitet wird. Denn Sinnlehre ist ein uns Menschen höchst quälender Zustand, weswegen auch die zweithäufigste Todesursache bei immer jüngeren Kindern und Jugendlichen der Selbstmord ist. Also die letzte und intensivste Aggression, nur nicht gegen andere oder Autos gerichtet, sondern die Tötung der eigenen Person. Ein wichtiger Aspekt bei der Entstehung von Aggressionen, die ja in erster Linie von Jungen durchgeführt werden, ist die Abwesenheit der Väter und die überbordende Dominanz- und Kontrollsucht der Mütter. Entweder arbeiten Väter zu viel, haben wenig Interesse am gemeinsamen Familienleben oder, was immer häufiger eintritt, sie werden von den Frauen entmündigt. Das fängt schon damit an, dass ihnen Kompetenzen im Umgang mit Babys abgesprochen wird, dass sie durch den neurotischen Kontrollzwang der Mütter über jede kleinste Kleinigkeit im Haushalt, im Umgang mit den Kindern und bezogen auf den männlichen Beitrag zum Familienleben entwertet werden. Außerdem kündigen 80% der Frauen das Familienleben auf, zunehmend ohne nennenswerte Argumente, außer einem diffusen Unzufriedenheitsgefühl. Nach den Scheidungen sind es auch in sehr vielen Fällen die Frauen, die den Umgang der Kinder mit den Vätern verunmöglichen. Es gibt sogar eine neue psychische Kinderkrankheit, das PAS, die Entfremdung des einen Elternteils durch Manipulation des anderen. Parental Alienation Syndrome heißt es und wurde jetzt gerade in den Katalog der Kinderkrankheiten der UNO mit aufgenommen. Es entstehen schwerste Störungen durch diese Entfremdungsgeschichten. Das ist kriminell. Es gibt ja das neue Kindschaftsgesetz seit 2 Jahren, das besagt, Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. In Frankreich zum Beispiel wird es mit bis zu 3 Jahren Haft geahndet, wenn das penetrant von einem Elternteil so durchgezogen wird. Kinder brauchen Väter und natürlich auch Männer im Kindergarten, in den Schulen, in diesen fast matriarchalen Institutionen. Sie brauchen Männer, weil Männer die Prinzipien von Recht und Ordnung, von Welterfahrung und Welteroberung verkörpern und Halt bieten. Und Jungen brauchen Väter, die ihnen gewachsen sind. Weswegen manche Kindertherapeuten den Vätern täglich eine halbe Stunde Ringkampf mit ihren schwierigen Söhnen auftragen. Um Aggressionen abzubauen, kämpferisch und spielerisch Nähe zu erfahren, Regeln zu erlernen, sich zu messen, eigene Kräfte positiv zu spüren und Konkurrenz ebenfalls mit dem Vater positiv auszudrücken. Und damit wären wir beim Umgang mit Aggressionen. Die oberste Regel heißt hinsehen, aussprechen und klare Konsequenzen ziehen. Und das ist immer eine Arbeit an der Beziehung oder in der Beziehung. Wer bei Rempeleien, bei Verhöhnungen, bei Mobbing, bei Entwürdigungen, bei Zoten und so weiter als Erwachsener zuschaut und nicht negativ reagiert, sendet die Botschaft aus, du darfst weitermachen. Also müssen wir Erwachsenen lernen, im Kontakt zu bleiben, wirklich wahrzunehmen und sofort zu reagieren. Alles andere ist verstärkendes Lernen. Für alle großen und kleinen Menschen, die psychische Probleme haben, ist der erste Schritt zur Heilung die Struktur. Klare, einsehbare, verständliche Strukturen. Erstens, sinnvoll wäre, wenn vielleicht Eltern, Lehrer und Schüler ein Schulethos erarbeiten. Das heißt, Regeln für den Alltag. Der müsste überall aushängen und von allen Eltern und Schülern in einem feierlichen Akt bei Schuleintritt unterschrieben werden. Ich habe es von einer Grundschule in Hamburg gehört, da machen es schon, also die Grundschüler und schon bei Schuleintritt, also die Erstklässler unterschreiben das mit ihrer Krakelschrift und fühlen sich ganz toll und ernst genommen. Und jeder, der zum Beispiel 10 Regeln, müsste von Zeit zu Zeit inhaltlich aufgefrischt und immer wieder neu diskutiert werden. Zweitens, wichtig für das Verhindern von Aggressionen ist auch die Mitgestaltung des Umfeldes. Also, jeder Schüler ist für die Sauberkeit seines Arbeitsplatzes, Schulzimmers und des Schulhofes verantwortlich, denn das Ziel ist ja, dass sich alle wohlfühlen. Doch eines der wichtigsten Grundsätze der Erziehung ist ja zu lernen, dass ich selbst verantwortlich bin für mein Wohlgefühl, niemand anderes. Drittens, Gewalt muss immer und sofort angesprochen werden. Beide Seiten müssen gehört werden und Wünsche formuliert, was sich der andere vom Kontrahenten beim nächsten Mal wünscht. Die Strafen sollen sinnvoll, sofort und möglichst im Zusammenhang mit der Straftat erfolgen. Also beim Dreckmachen eine extra Runde putzen, beim Wändebeschmieren die Graffiti selbst abschrubben. Und es muss kontrolliert werden. Das setzt Struktur und ermöglicht es dem Schüler auch, sich wieder von seinem Vergehen rein zu waschen. Oder Schüler, die tätlich werden, müssen die Pause für einige Tage vor dem Lehrerzimmer verbringen und sich schriftlich verpflichten, Körperkontakt zu allen zu vermeiden. Wichtig ist auch das alte Betragensheft für alle, in dem penibel, aber konsequent alle Vorkommnisse notiert werden und von den Eltern unterschrieben werden müssen. Die wöchentliche Befindlichkeitsrunde mit dem Klassenlehrer ist ebenfalls wichtig, um zu klären, was war gut oder nicht so gut, was wünsche ich mir von den anderen, Wo gab es positive Verhaltensveränderungen? Welche will ich mir für diese nächste Woche vornehmen? Auch, wie geht es mir selbst, wenn jemand mich zum Beispiel übelst beschimpft? Also Introspektion. Bei Entwürdigungen, die Minderheiten betreffen, wie du blöde Tunte, Nigger, Spasti und so weiter, könnte man darüber nachdenken, wie das in einer Schule schon passiert ist, einen Rollstuhl anzuschaffen. Derjenige, der einen Menschen einer Minderheit angepöbelt hat, muss zur Strafe einen ganzen Vormittag in den Rollstuhl, um selbst einmal in die Situation des Außenseiters zu kommen. Viertens. Bei Gewalt auf dem Schulweg sollten auch die Eltern animiert werden, sofort eine Strafanzeige bei der Polizei einzureichen. Denn die Erfahrung lehrt, dass zu 90% der Anzeigen eine erschreckende Wirkung haben. Umgekehrt, wenn man es nicht tut, verhindert man zu 90%, dass die Rowdies diese Chance zum Umlernen haben. Auch sollte immer wieder diskutiert werden, dass dies kein Petzen ist, sondern verantwortliches Handeln, welches andere Kinder schützt und eine Eskalation bei dem Übeltäter verhindert. Und diese 90% ist eine Zahl von der Polizei. Also die haben ausgesprochen gute Erfahrungen damit, denn wenn dann so ein Polizist zu Hause auftaucht oder die Kinder eingestellt werden, das ist eine ordentliche Schockwirkung. Fünftens, Streitschlichter auszubilden, wäre ein wichtiger Schritt zu mehr Mitverantwortung der Schüler für die eigene Lebensgestaltung in der Schule. Sechstens, ebenso wichtig ist es, die Eltern strikt heranzuziehen mit klaren Forderungen. Das heißt, ein sehr unruhiges Kind wirklich im Sportverein anzumelden und sicherzustellen, dass es auch hingeht. Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder zu erziehen. Und Lehrer sollten ihre Autorität bewusst einsetzen, um etwas durchzudrücken, was gut für das Kind ist. Also keine Wischiwaschi-Haltung, sondern Klarheit und Konsequenz. Siebtens, sowohl fast täglicher Sport als auch Sportangebote in den Pausen oder als Nachmittagsangebote wären wichtig, um erstens die Unruhe zu kanalisieren, Aggression abzubauen und verstärkt das Gemeinschaftsgefühl zu steigern. Denn in der Anonymität gedeihen besonders gerne psychische Verknotungen. Achtens, Altruismus gibt dem Leben Sinn. Also Patenschaften von älteren zu jüngeren Schülern oder zu Projekten außerhalb der Schule. Aber, wie ich finde, lieber zu Projekten in der Nachbarschaft als nach Afrika, weil es dann auch wieder so abstrakt bleibt. Also nochmal die Devise, hinsehen, aussprechen und klare Konsequenzen ziehen. Das heißt, eine Null-Toleranz-Haltung einzunehmen in Bezug auf Vergehen gegen die Gemeinschaft, gegen Anständigkeit und Respekt, sprich sofort zu reagieren und nicht wegzuschauen. Zu dem ganzen Dilemma der Kinder kommt die Strukturlosigkeit. Die hat wieder viel mit dem Konsum der Eltern zu tun, mit der Haltung, alles, immer, zu jeder Zeit haben und uns möglichst einverleiben zu müssen. Sie kennen das ja. Gegessen wird zu jeder Tageszeit und in jeder Situation. Es ist dieses dauernde Kauen, Schlucken, Süßes vertilgen, um Frust auszuhalten. Die Folge? Mangelnde Frustrationstoleranz. Jeder tut das, worauf er im Moment Bock hat. Niemand wartet, keiner nimmt Rücksicht. Alle verfolgen ihre kleinen egoistischen Ziele. Auch Dienstleistungen werden immer häufiger konsumiert. Was geht mich mein Dreck an? So die Devise. Die Mütter lieben es offensichtlich, den Dreck, besonders immer noch den ihrer Männer und Söhne, wegzumachen. Denn Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern auch durch den Wischlappen. Die Mehrzahl der Kinder lernt nicht mehr, die Hände zu gebrauchen. Alles wird ihnen abgenommen, genäht, gekocht, geliefert. Selbst vom Schuheputzen und Bettenmachen werden sie verschont. Verdummen durch Konsumieren nennt es der bekannte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, wenn Kinder keine regelmäßigen Aufgaben übertragen bekommen und auch wirklich erledigen müssen. Und das setzt sich in den Schulen fort. Auch dort sind es meist erwachsene Frauen, die den dreckverwöhnten Kindern hinterherputzen müssen. Diese Art der Schonung kann man Lebensbehinderung nennen. Denn mit 18 Jahren haben viele Jugendliche das Abitur, einen Segelkurs, einen Tanzkurs, den Führerschein, aber können weder Spaghetti kochen, geschweige denn sich wirklich gesund ernähren. Dann höre ich immer wieder bei meinen Lesungen eine Geschichte, wirklich in jeder deutschen Stadt so ungefähr. Es ist meistens die gleiche Geschichte, handelt immer von einem jungen Mann, der so seine erste Wohnung bezieht mit Ende 20. Er ist geistig nicht behindert, er ist körperlich nicht behindert. Alle 14 Tage ist Treppenhausreinigung dran. Und was passiert? Die Mütter kommen angefahren, um zu putzen. Ich bin ja auch Paartherapeutin und ich denke, eins der wichtigsten oder schwierigsten Probleme ist wirklich, und daran scheitern die meisten Ehen, die Verantwortung für sich selbst, auch für das eigene Wohlergehen und für die eigene Gesundheit und für das eigene Glück zu übernehmen. Alle und gerade, ich denke, das ist eine Schwäche von Frauen, neigen dazu, das Glück vom anderen zu erwarten. Und da geht das schief. Und wenn ich mir so die Mütter angucke, die immer jeden vergessenen Turnbeutel den Kindern hinterher in die Schule bringen, da kann Selbstverantwortung also nicht passieren. Und es ist so schön und bequem. Also warum sollten Kinder das aufgeben? Frage an die Eltern und alle Erwachsenen: Erziehen wir Kinder wirklich so, dass sie später einmal akzeptable Partner im Zusammenleben und in der Gemeinschaft sein werden? Oder nur chaotische, egozentrische Müßiggänger, die zutiefst beleidigt und nörglich sind, wenn das Leben mal eine Aktion wie Fensterputzen, regelmäßiges Hemdenbügeln oder soziale und politische Mitarbeit erforderlich macht. Der Hintergrund für den Konsum von Süßigkeiten und Klamotten, für das Ansammeln der Horden von Puppen und Stofftieren, das Anhäufen von Kitsch und unbespielbarem Spielzeug und das Betäuben der Sinne durch die Medien ist oftmals die Langeweile. Verstärkt wird diese erneut durch Filme und das Internet, weil es uns permanent Tausende von Orten, Situationen, Begebenheiten vor Augen führt, durch die das eigene, das tägliche Leben immer schaler, auch langweiliger uns vorkommen muss. Also Langeweile wird auch gezüchtet. Langeweile ist wiederum davon abhängig, ob der Mensch Interessen und Fertigkeiten ausgebildet hat, ob man sich an selbstorganisierte Situationen und Fantasien verlieren kann. Diese Zustände des selbstvergessenen Aufgehens im Tun, diese höchsten Flow-Effekte, werden bei folgenden Tätigkeiten erzielt. Erstens beim Spiel und bei der künstlerischen Betätigung. Zweitens bei der körperlichen Bewegung. Klar, wenn nicht dieser Leistungsaspekt dann wieder zu sehr reinschlägt. Drittens, Lesen ist eine wirkungsvolle Abwehr gegen die Langeweile. Einfach weil die eigenen Bilder aus der eigenen Biografie stärker als beim Gucken, beim Fernsehgucken aktiviert werden. Viertens, der Erwerb von Kompetenz. Das heißt, sich ernsthaft und diszipliniert um Sachkompetenz zu bemühen, egal ob es Baseball oder Saxophon spielen, Engagement in der Schülermitverwaltung oder das Kochen ist. Es kommt darauf an, in diesem Bereich sein Wissen, seine Fähigkeiten und seine Kenntnisse zu steigern und direkte Befriedigung daraus zu ziehen, was wiederum indirekte Befriedigung und Umwege überflüssig macht. Fünftens, ein Moment ist mir besonders wichtig und wird erst vereinzelt bei Wohlfühlprogrammen für Erwachsene aufgezählt. In der Pädagogik habe ich selten dazu etwas gelesen. Es ist die Hilfsbereitschaft, das freiwillige Tun für andere. Die Langeweile wird vertrieben durch die Entstehung von sehr intensiven Gefühlen. Mitleid, Einfühlung, Aktivierung der eigenen Möglichkeiten, Befriedigung beim Tun und Stolz danach, durch selbstständiges Handeln und planerisches Vorgehen. Es vermittelt auch das lebensnotwendige Gefühl, ich bin wichtig, mein Handeln ist notwendig. Werden Kinder nicht angeleitet, sich dieses subjektive Wohlgefühl zu schaffen, werden sie einer wichtigen Lebensdimension beraubt, nämlich handelnd und verändernd Lebensmöglichkeiten zu gestalten. Und das Wissen um diese Möglichkeiten birgt gleichzeitig auch das wachsende Vertrauen, dass der Handelnde selbst in hilfebedürftiger Situation nicht allein gelassen wird. Und es erzeugt das durch nichts zu ersetzende Gefühl von mitmenschlicher Solidarität. Vielen Dank. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Das neue Kind über die Auswirkung von Computern, Konsum und Regellosigkeit. Ein Vortrag von Astrid von Friesen.